was geht ab, ab. Ricky hat Mission und alles hängt auf Zack, Zack. Leb dein Life, mach dich bereit für den harten Verbraucherhinweis. Manche Leute fragen mich, warum ich diesen Hinweis für harte Texte auf alle meine Alben schmeiß. Junge, meine Tracks sind nicht harmlos, no. Viele sind so hart und kompromisslos. Geschmäcker sind verschieden, doch ich hab es auch geschafft. Lass mich sogar besser lieben, hab ich gut gemacht. Schieb dir den Cock, den eine Tucke aus dem Arsch zog und spüren jetzt im eigenen Po. Das ist Rap, Bitch. Das kannst du nicht. Du hast nie gelernt, einmal drauf zu hauen, sondern wie eine kleine Pussy stundenlang zu miauen. Du bist soft, ich bin hart und dein Arsch fängt schon an zu bluten und zu eitern, wenn ich rappe, Mann. Sowas von peinlich, fick dich und verpiss dich hier. Ich bin nicht allein, Bitch, überall sind Fans hier. Yeah. Junge, was ist los, Mann? Mädel, was geht ab, ab? Ricky, I miss you und alles hängt auf Zack, Zack. Leb dein Life, mach dich bereit für den harten Verbraucherhinweis. Junge, was ist los, Mann? Mädel, was geht ab, ab? Ricky, I miss you und alles hängt auf Zack, Zack. Leb dein Life, mach dich bereit für den harten Verbraucherhinweis. T-R-I-C-K-Y Line M-K-A-R-L-S-R-U. Ich schwinge meine Sense durch die Räume hin und her. Hoffentlich treffe ich dich, yeah. Ich rappe wie ein kranker Psychopath. Ich kann auch schreien wie Godzilla. Rap ist wie eine Note, du bist kurz drauf. Dann bist du schnell fertig, aber es war hart. Denn es kann wirklich geil sein, wenn dein Schwanz penetriert wird und fast erstickt, weil man keine Luft inhaliert. Es ist ein Hardcore-Element in mir, weil ich wie im Innen passt. Den Verstand verliere, meine Raps auf den Tracks sind das harte Gebot. Es zerfetzt deine Fotze, du gehst unter wie ein U-Boot. Junge, was ist los, Mann? Mädel, was geht ab, ab? Ricky, I miss you und alles hängt auf Zack, Zack. Leb dein Life, mach dich bereit für den harten Verbraucherhinweis. Junge, was ist los, Mann? Mädel, was geht ab, ab? Ricky, I miss you und alles hängt auf Zack, Zack. Leb dein Life, mach dich bereit für den harten Verbraucherhinweis. Das ist Rap, Bitch. Das kannst du nicht. Du hast nichts im Kopf, denn ich fick deine Frau, dein Gesicht, dein Haus, deine Bitch. Denn ich kümmere mich, ein feuchten Dreck um dich. Deutschland verliert den Humor, oh Mann, deswegen bin ich da. Mein lieber Gott, alle Kinder waren da, hörten sich beliebig rappern und es war sofort klar, dass sie sich für mich entschieden haben, denn die anderen taten fast schon, als würden sie ihre Fans versklaven. Immer sagt man, kauft euch mein Album, dann kauft man sich das Teil, wird dann enttäuscht und dann guckt mich an, meine Mucke ist kostenlos und dazu auch noch besser als der Rest der ganzen Hose. Junge, was ist los, Mann? Mädel, was geht ab, ab? Ricky, I miss you und alles hängt auf Zack, Zack. Leb dein Life, mach dich bereit für den harten Verbraucherhinweis. Junge, was ist los, Mann? Mädel, was geht ab, ab? Ricky, I miss you und alles hängt auf Zack, Zack. Leb dein Life, mach dich bereit für den harten Verbraucherhinweis. Junge, was ist los, Mann? Mädel, was geht ab, ab? Ricky, I miss you und alles hängt auf Zack, Zack. Leb dein Life, mach dich bereit für den harten Verbraucherhinweis. Junge, was ist los, Mann? Mädel, was geht ab, ab? Ricky, I miss you und alles hängt auf Zack, Zack. Leb dein Life, mach dich bereit für den harten Verbraucherhinweis.